Wir müssen nun etwas eingehender jenes anderen Mitschülers gedenken, der in Knechts Walzeller Leben eine bestimmende Rolle gespielt hat. Plinio di Signori war Hospitant. Das heißt, er durchlief die Eliteschulen gastweise. Zu jener Zeit gab es nämlich einige alte, um Kastalien in den Zeiten seiner Gründung hochverdiente patrizische Familien im Lande, die jeweilen einen Sohn, falls seine Begabung dafür ausreichte, in den Eliteschulen erziehen ließen. Diese Hospitanten, obwohl in jeder Hinsicht denselben Regeln wie alle Eliteschüler unterworfen, bildeten innerhalb der Schülerschaft denn auch eine Ausnahme. Auf sie wartete Elternhaus, weltliche Laufbahn, Beruf und Heirat. Ein solcher Hospitant war Plinio di Signori. Anfänglich war es di Signori gewesen, der Knecht auffiel, ihn anzog. Er war älter, ein hübscher, feuriger und beredter Jüngling. Vor allem anderen aber war er einer von draußen, ein Nicht-Kastalier, einer aus der Welt. Ein Mensch mit Vater und Mutter, Onkeln, Tanten, Geschwistern. Einer, für den Kastalien samt allen seinen Gesetzen, Traditionen und Idealen nur eine Etappe, eine Wegstrecke, einen befristeten Aufenthalt bedeutete. Für diesen weißen Raben war Kastalien nicht die Welt. Für ihn war Walzell eine Schule wie andere. Für ihn war die Rückkehr in die Welt keine Schmach und Strafe. Auf ihn wartete nicht der Orden, sondern die Karriere, die Ehe, die Politik. Kurz, jenes reale Leben, von welchem mehr zu wissen jeder Kastalier ein heimliches Gelüste empfand, denn die Welt war für den Kastalier dasselbe, was sie einst für den Büßer und Mönch gewesen war. Das Minderwertige und Verbotene zwar, aber nicht minder das Geheimnisvolle, Verführerische, Faszinierende. Plinio machte aus seiner Zugehörigkeit zur Welt kein Geheimnis. Er schämte sich ihrer nicht. Er war stolz auf sie und mit Schlagworten und großen Tönen nicht sparsam. Dennoch war er klug und hatte Geschmack genug, sich nicht mit groben Provokationen zu begnügen. Keineswegs wollte er der Kulturlose sein, der blind im Blumengarten der geistigen Bildung herumtrampelt. Je und je schon hatte Josef Knecht als schweigsamer, aber aufmerksamer Zuhörer sich im Hintergrund irgendeiner kleinen Schülergruppe aufgehalten, deren Mittelpunkt und Redner di Signori war. Mit Neugierde, mit Erstaunen und Bangigkeit hatte er Sätze sprechen hören, in welchen alles vernichtend kritisiert wurde, was in Kastalien Autorität und heilig war. Die Stunde musste kommen, und sie kam, in der di Signori bemerkte, dass er unter seinen Zuhörern einen hatte, dem seine Worte mehr bedeuteten als anregende oder auch anstößige Unterhaltungen und Befriedigungen der Disputierlust. Einen schweigsamen, blonden Knaben, der hübsch und fein, aber etwas schüchtern aussah und der denn auch rot wurde und verlegene, knappe Antworten gab, als er ihn freundlich ansprach. Ja, er musste zu seiner Verwunderung sogar erleben, dass Josef ihm auswich. Dies aber reizte ihn, und er begann von dem Tag an, um den schweigsamen Josef zu werben. Anfangs wohl nur aus Eigenliebe, später aber im Ernst. Denn er spürte hier einen Gegenspieler, vielleicht einen künftigen Freund, vielleicht das Gegenteil. Und auch Josef hatte längst gespürt, dass ihn bei diesem anderen etwas Wichtiges erwarte. Es ist mir nicht klar, ob Plinio in mir einen Gesinnungsgenossen zu gewinnen hofft, oder nur einen Gesprächspartner. Ich hoffe das Letztere, denn mich zu seinen Auffassungen bekehren, hieße ja, mich zur Untreue verführen und mein Leben zerstören, das nun einmal in Kastalien verwurzelt ist. Und ich habe nun einmal keine Eltern und Freunde draußen, zu denen ich zurückkehren könnte, wenn ich wirklich einmal diesen Wunsch haben sollte. Dieser uns erhalten gebliebene Brief an den Magister Musicae glich einem Hilferuf. Wenn Plinio unsere Lehrer und Meister als Priesterkaste bezeichnet und uns Schüler als gegängelte und kastrierte Herde, so sind das natürlich derbe und übertreibende Worte, aber irgendetwas Wahres enthalten sie vielleicht doch. Sonst könnten sie mich ja auch nicht so beunruhigen. Plinio kann so erstaunliche und entmutigende Sachen sagen. Beweisend für den Unwert eurer ganzen geistigen Bildung und Haltung ist eure resignierte Unfruchtbarkeit. So analysiert ihr die Gesetze und Techniken aller Stilarten und Zeiten der Musik und bringt selbst keinerlei neue Musik hervor. Ihr lest und erläutert Pindar oder Goethe und schämt euch, selber Verse zu machen. Das sind Vorwürfe, über die ich nicht lachen kann. Und diese sind auch nicht einmal die schlimmsten. Ihr Castalia führt das Leben von künstlich gezüchteten Singvögeln. Ohne euer Brot selbst zu verdienen, ohne die Not und den Kampf des Lebens zu kennen, ohne von dem Teil der Menschheit etwas zu wissen und wissen zu wollen, dessen Arbeit und Armut die Grundlage für unsere Luxusexistenz ist.